Musik von Markus Schmidt, Markus Zahnhausen und Constantia Gursi. Ihre Messages Between the Trees gehören zu den Kompositionen, die der Natur gewidmet sind. Hören Sie Dorothee Oberlinger und Nils Mönkemeyer. Thank you. Die Flötistin Dorothee Oberlinger sowie Nils Mönkemeyer spielten eine der Messages Between the Trees von Constantia Gosi für Blockflöte, Viola und Bordun. Für Blockflöte Solo schrieb Markus Zahnhausen das nächste Stück, Lux Aeterna. Interpretin ist Susanna Laurin. Thank you. Lux Aeterna von Markus Zahnhausen für Blockflöte Solo, Interpretin war Susanna Laurin. Und damit zum Münchner Markus Schmidt. Von dem ehemaligen Schüler von Wilhelm Kilmeier stammen die Ekkoi für Cello und Klavier. Bei uns sind damit Felix Seifert und am Klavier Stefan Schulzki zu hören. Thank you. Felix Seifert und Stefan Schulzki mit den Ekkoi für Cello und Klavier von dem Münchner Komponisten Marco Schmidt. Sie hören gerade das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem kleinen Weltporträt, gezeichnet von Hans Hüssen in der Besetzung Bläserquintett und Sprecher. Die Vorlage lieferten dazu Texte von Sappho bis Oscar Wilde. Thank you. kagwa kagwa kagwa alaila echiri mukuru echiri watuka enseri kankana omwana omuto aliita nino omukuru naita ngozi emu emu zali pili okuzala akaligani akazala yetondere ekitoka ebbali ekitulituli guluba. Olwatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we ne bazaala abaana musanvu n'abasiba n'obukulenge musanvu. N'abagamba omwana aliyasa akakulenge tulimutwalira ssewazike n'amulya. Olwo abaana ne bagenda ku luzzi, omuna yasa akakulenge ne beeteesa tebagenda kuddaka. Ne batambula nga bayimba. Kitaffe yatuzaala abaana musanvu, n'atuwa enkula obukulenge musanvu. Omwana aliyasa akakulenge tulimutwalira ssewazike n'amulya. Nabaleka nga batambula ne bayimba. Oi men ippe on stroton oi de peston oi de na on fais epigamme laina emme nai kalliston e gode ken ho totis eratai panchut oi mare sine ton poesa panti tut a carpoli perske toisa kallos antropon elenaton andra ton pan ariston calli poese pastro iample oesa cude paidos ude filonto che on pampanemnas alla paraga gautan uc a ecoesan cypris oignam tongar e fy protonker pufos camme nynan actoria sonem nais u pare oisas taske bolloi man eraton de bama camma rysma lampron iden prosopo eta lydon armata can oploisi pesto magentas sire kai lychnes in historas utinas allus archeois alhymeas heilomet amphoteroi comene me sterxein keinont ego upote leipsein omos amen koinent eichete martyrien nyn tomen horkia fesinen hydati keina ferestai lychnes yden kolpois auton horas hetero. Da hieß König Emrich blasen das Heerhorn. Das erhörte Hilfrich, da sprach der Recke Usserkorn: Nun sollen wir nicht langer bitten. Ich siehe das Heer als Sahn von Staat ritten. Da was nicht wiederkehrens an, sich hebet an Restes Tritt. Da kam Mann wieder Mann mit Zorn an derselben zieht. O weh der jämmerlichen Stunde, des Mann mit Stritt Arreste da begunde. Die Schiefer von den Schäften faste flogen entwehr, da die Heer mit Kräften und auch mit mannlicher Gär durcheinander brachen. O weh, wie sie da schlugen und stachen. Es waren die Besten, da zueinander kommen. Man sagt, das früher gestern, als ich für über Hahn vernommen, viel Lichter aus den Schienen. Weh, wie sie einander zielen. Sie begunden sehr kofen das ärmliches Gold. Die Toten lagen sie hofen, verteilet müsse sie in der Sold, den sie da empfingen. Der Recken Schläge gar sie welche gingen. Die Speer sie verstachen, da huben sie mit an, die Schäfte sie zerbrachen, da ward langer nicht verlahn. Sie ruhten zu den Schwerten, mit dem grimmen Tode sie einander wehrten. Sie leben es in nicht gärten, das ward da viel wohl schien, als Kunde von Schwerten, ein Sturm nimmer härter sehen. Sie stachen, sie schlugen, großen Hass sie aufeinander tragen. Sie begunden sehr kofen das ärmliches Gold, die Toten lagen sie hofen. Das starke Wille fuhr, aus ihr Helmen sprang, ihr Schläge waren ungeheuer, großer Zorn sie des Zwang, die schlugen, das aus den Schilden und aus den Helmen Feuer flog. Wen sie mochten erlangen und den, was es als Hand ergangen. Härte der Sturm was, als ich vernommen han. Man sah Blumen und der Gras, mit Blurte alles enno vegan. Die Helme und die Schilde, die lagen ungezahlt auf der Wilde. Sie begunden sehr kaufen das ärmliches Gold. O weh, da sturben Helde Gurte, die Toten sach nirmen vor dem Blurte. Quelques découvertes que l'on ait faites dans le pays de l'amour propre, il y reste encore bien des terres inconnues. L'intérêt que l'on accuse de tous nos crimes mérite souvent d'être loué de nos bonnes actions. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. Nous essayons de nous faire honneur des défauts que nous ne voulons pas corriger. ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice et que nous en avons plusieurs. Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c'est nous qui les quittons. Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. On n'a guère de défauts qui ne soient plus pardonnables que les moyens dont on se sert pour les cacher. On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a que par celles que l'on affecte avoir. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Il y a des personnes à qui les défauts sied bien et d'autres qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités. Il y a de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la vertu même. Il y a de méchantes qualités qui font de grands talents. There is no such thing as a good influence. Because to influence a person is to give him one's own soul. He does not think his natural thoughts or burn with his natural passions. His virtues are not real to him. His sins, if there are such things as sins, are borrowed. He becomes an echo of someone else's music. An actor of a part that has not been written for him. However, the aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly, that is what each of us is here for. One's own life, that is the important thing. The body sins once and has done with its sin, for action is purification. Nothing remains then but the recollection of a pleasure, of a luxury, of a regret. It is in the brain, and in the brain only, that the great sins of the world take place. You yourself with your rose-red youth and your rose-red childhood. You have had passions that have made you afraid, thoughts that have filled you with terror. Daydreams and sleeping dreams whose mere memory might stain your cheek with shame. Your youth while you have it. Don't squander the gold of your days listening to the tedious, trying to improve the hopeless failure, or giving away your life to the ignorant, the common, and the vulgar. Wonderful life that is in you. Let nothing be lost upon you. Be always searching for new sensations. Be afraid of nothing. We are punished for our refusals. Every impulse that we strive to strangle broods in the mind and poisons us. The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful. Von der griechischen Antike bis zur Neuzeit reichten die Texte in diesem kleinen Weltporträt, die Hans Hüssen für Bläserquintett und ebenso viele Sprecher arrangiert hat. Dazu leitete er selbst ein Bläserensemble aus Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Jetzt folgt mit Dorothee Eberhardt eine weitere Komponistin im Concerto Barbarese. Sie schrieb für das Münchner Flötentrio das Stück Xenon Phi. Thank you. Das Münchner Flötentrio mit dem ihm gewidmeten Stück Xenon Phi von Dorothee Eberhardt. Vor genau 20 Jahren in München fand die Uraufführung von Rudi Springs Rezitationen mit Musik statt. Unter seiner Leitung mit dabei waren damals in der Monacensia Katja Bechler als Sprecherin, die Flötistin Stefanie Menacher, Charlotte Walter spiel Viola und Klaus Kemper Cello. Daraus ist das folgende Fantasietrio Phrygia. Thank you. Phrygia, ein Stück von Rudi Spring. Und jetzt Klaviermusik von Frederik Schwenk mit Andreas Guras. Thank you. die dürre Dirne wird seine letzte Geliebte sein. Andreas Skouras mit der zweiten Sonate nach einer Sonatine von Joseph Haydn von Frederik Schwenk. Umbrella and Sewing Machines, Regenschirm und Nähmaschinen rückt das Triolog gleich in den Mittelpunkt. Bei Ihnen gibt es die gleichnamige Musik von Tobias Peter Maria Schneid. Thank you. Thank you. Umbrella and Sewing Machines von Tobias P.M. Schneid. Damit ging es ins Studio 2 des Bayerischen Rundfunks zu einem Konzert mit dem Ensemble Triolog. Und das gibt das Stichwort für Klaus-Peter Beranis Drei Räume für Bratsche Solo.

Klaus-Peter Verani als Komponist und Interpret der drei Räume für Bratsche Solo zum Ende des Concerto Bavarese auf Bayern 2.